willkommen in Happy Town, wo alle Menschen gleich sind, wo Leute kein Facebook brauchen, um was zu teilen, weil sie zufrieden sind mit dem, was sie haben. Kinder reiten auf Einhörnern durch die sicheren Straßen. Ein Regenbogen ziert den Himmel und die Leute lachen. Bewohner von Happy Town müssen sich keine Sorgen machen. Jeder Tag ist eine fantastische Party. Heute gibt's ein Grillfest, frisch geschlachteter Nazi. Und alle Menschen haben Spaß und sind frei. Mit krummen Dingern sind in Happy Town Bananen gemeint. Hier gibt es nur Pech, keine Ungerechtigkeiten. Ein Ort, wo man dich nur mit Kondom vergewaltigt. Eine Stadt ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Krieg, ohne AIDS, ohne RTL2. Kinderficker können hier in eine Zeitmaschine steigen und zurückreisen, um ihre Geburt zu vereiteln. Willkommen in Happy Town, willkommen in Happy Town, wo das Leben noch perfekt ist. Willkommen in Happy Town, willkommen in Happy Town, wo das Leben noch perfekt ist. Astreif, super spitze, makellos, unverfälscht, ohne Fehler, unfassbar, grandios, unverbesserlich, herrlich, voller Liebe und so. Willkommen in Happy Town, das Leben geht los. Astreif, super spitze, wunderschön, makellos, unverfälscht, ohne Fehler, unfassbar, grandios, unverbesserlich, herrlich, voller Liebe und so. Willkommen in Happy Town, das Leben geht los. Die Krebs heilende Sonne scheint am Himmel und ich atme. Ich spüre die Liebe, lache leise und der Fahrtwind weht mir den Duft frisch gebackener Kekse in mein Gesicht. Ich winke lächelnd meiner Zukunft entgegen und reite auf meinem Einhorn weiter durch die Stadt. Eine Gruppe Rollstuhlfahrer steht am Straßenrand. In Happy Town ist das Leben noch perfekt, da man hier nur auf innere Werte achtet wie ein Metzger. Was nicht heißt, hier wäre alles geschenkt, doch man kann unterscheiden zwischen Bildung und Intelligenz. Eine Stadt, in der Leute noch Gespräche führen. Eine Welt, die kein Geld braucht, um zu funktionieren. Kein Ed Hardy, keine Oberflächlichkeit. Keine Lügen und keine Pillen zum Glücklichsein. Denn in Happy Town ist jeder dein Freund. Hier lachen wir nicht über, sondern mit Money Boy. Willkommen in Happy Town, willkommen in Happy Town, wo das Leben noch perfekt ist. Willkommen in Happy Town, willkommen in Happy Town, wo das Leben noch perfekt ist. Astreif, super spitze, makellos, unverfälscht, ohne Fehler, unfassbar, grandios, unverbesserlich, herrlich, voller Liebe und so. Willkommen in Happy Town, das Leben geht los. Astreif, super spitze, makellos, unverfälscht, ohne Fehler, unfassbar, grandios, unverbesserlich, herrlich, voller Liebe und so. Willkommen in Happy Town, das Leben geht los. Astreif, super spitze, wunderschön, makellos, unverfälscht, ohne Fehler, unfassbar, grandios, unverbesserlich, herrlich, voller Liebe und so. Willkommen in Happy Town, das Leben geht los. Astreif, super spitze, wunderschön, makellos, unverfälscht, ohne Fehler, unfassbar, grandios, unverbesserlich, herrlich, voller Liebe und so. Willkommen in Happy Town, das Leben